Pistolen in die Zellen des bestgesicherten Gefängnisses der Bundesrepublik und in einer Zeit strikter Kontaktsperre geraten können, ist für die Behörden immer noch rätselhaft. Der Justizminister erklärte, seit der Verhängung der Kontaktsperre seien die Zellen der betroffenen Gefangenen fast täglich von 2 Beamten durchsucht worden, zum letzten Mal gestern. Er meinte, es gebe keine Hinweise, die Vermutungen in irgendeiner Richtung stützen könnten. Die Vollzugsbeamten hatten Gudrun Enslin gegen 16 Uhr gestern das letzte Mal lebend gesehen, Bader und Raspe gegen 23 Uhr bei der Medikamentenausgabe. Ungeklärt ist auch bislang noch die Frage, wie die Gefangenen von dem glücklichen Ende des Geiseldramas von Somalia erfahren haben konnten. Entsprechende Zurufe von anderen Häftlingen oder Lichtsignale von außen mochte der Justizminister nicht ausschließen. Ungeklärt auch die gegenseitige Absprache, ihrem Leben gemeinsam ein Ende zu bereiten. Aus Kreisen der Vollzugsanstalt wurde freilich darauf hingewiesen, dass solche geschulten Leute immer einen Weg fänden, sich zu verständigen, in diesem Fall vielleicht durch irgendwelche akustischen Zeichen. Die Ereignisse in der DDR überstürzen sich weiter. Nun ist auch die deutsch-deutsche Grenze plötzlich offen für all jene, die den zweiten deutschen Staat verlassen oder einfach auch nur reisen wollen. Ganz schlagartig ist der eiserne Vorhang, jene Barriere voller Stacheldraht und Minenfelder, durchlässig geworden. Er ist nicht wie in Ungarn durchgerostet, sondern einfach gefallen, geradezu unvermittelt. Die SED, die von der Lawine der revolutionären Geschehnisse längst an die Wand gedrückt ist, die nur noch reagieren kann, hat das Ventil geöffnet. Die DDR, die ihre Bürger jahrzehntelang eingemauert und abgeschottet hat, lässt nun reisen und fliehen ganz legal. Monatelang waren die Menschen, die die Diktatur der SED, die ständige Bevormundung und Gängelei satt hatten, zu Zehntausenden abgehauen. Zuerst über Ungarn, als dort der eiserne Vorhang beseitigt wurde, dann, indem sie Botschaften besetzten in Prag wie in Warschau, schließlich über die offene Grenze der Tschechoslowakei. Ein Massenexodus ohnegleichen mitten im Herzen Europas, der die DDR in ihre tiefste und dramatischste Krise der letzten 40 Jahre trieb. Und alle Reformversprechen, der Rücktritt der Regierung wie des Politbüros, die Gespräche mit den Bürgern, die Ankündigung, freie Wahlen und Oppositionsgruppen zuzulassen, auch Glasnost in den Medien, die Wende, ja der radikale Bruch mit einer verfehlten Politik, all das hat die Menschen nicht abgehalten, zu demonstrieren für eine demokratische DDR oder weiter zu fliehen. Der Massenexodus war also nicht zu stoppen. Was konnte die SED da noch tun? Das Misstrauen der Bürger gegenüber Staat und Partei ist erkennbar abgrundtief. Sie glauben der angekündigten Wende nicht, vor allem weil Politiker sie betreiben, die ja selbst die alten Fehler zu verantworten hatten. Was also konnte die SED tun? Nachdem sie die Massenflucht nicht eindämmen konnte, blieb ihr nur noch übrig, die Schleusen zu öffnen. Eine Vorwärtstaktik, die natürlich niemand im Land halten wird, der sowieso abhauen will. Aber jenen, die für eine demokratische DDR kämpfen, in Ost-Berlin, in Leipzig, in Dresden und anderen Städten, zeigt die SED, dass sie wirkliche Reisefreiheit zugestehen kann, wenn sie gezwungen ist. Für die Deutschen aber ist der 9. November 1989 ein historischer Tag. Die Grenzen zwischen beiden deutschen Staaten sind offen, die Mauer in Berlin, jenes Schandwerk, jenes Symbol der Einsperrung und Unterdrückung seit 1961, hat plötzlich ein Loch. Es ist eine stille, friedliche Revolution, die sich in der DDR vollzieht. Das hat dieser Donnerstag im November deutlich gemacht. Ilse Boesen ist aus Kuwait herausgekommen. Sie konnte mit 27 weiteren Ausländern durch die Wüste nach Saudi-Arabien fliehen. Und Frau Boesen begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Boesen. Ja, guten Morgen, Frau Kuhn. Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz Ihren Fluchtweg und geben uns dann Ihre neuesten Informationen. Wir sind aus Kuwait in Richtung Saudi-Arabien geflohen in 2 Etappen. Wir haben am späten Nachmittag Kuwait City verlassen und sind circa 30 Kilometer weiter in einem Industriegebiet untergekommen und dort haben wir übernachtet. Wir haben uns mehr oder weniger im Sand eingegraben, weil wir wussten, dass irakisches Militär dort patrouilliert. Am nächsten Morgen sind wir beim Morgengrauen aufgebrochen in einem Konvoi von 9 Fahrzeugen und sind vorbei an irakischen Panzern und Militärstellungen in Richtung Saudi-Arabien geflüchtet. Keiner von uns konnte glauben, dass diese Flucht relativ unbeschadet vonstatten ging. Wir waren an der saudischen Grenze, sind von saudischen Soldaten sehr erfreut entgegengenommen worden, ohne jemals von Irakis kontrolliert worden zu sein. Sie sprachen von der miserablen Lebensmittelversorgung im Kuwait. Wie war die noch gleich? Verschiedene Grundnahrungsmittel gibt es überhaupt nicht mehr. Es ist keine Milch mehr zu bekommen, kein Salz, kein Zucker, kein Gemüse, kein Obst, vor allen Dingen überhaupt keine Getränke mehr. Die Leute sind jetzt darauf angewiesen, das gefilterte Wasser zu trinken. Und jeder befürchtet, dass das Wasser auch immer knapper wird. Man kann überall feststellen, dass der Wasserdruck schon erheblich nachgelassen hat. Die Temperaturen sind immer noch hoch, knapp unter 50 Grad Celsius im Schatten. Und das Trinkbedürfnis ist natürlich ganz erheblich. Der gescheiterte Putsch im August 1991 war der Anfang vom Ende der UdSSR. In zwei Etappen, am 8. und 21. Dezember, entstand stattdessen die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS. Schließlich besiegelte der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow mit seiner Rücktrittserklärung vom 25. Dezember 1991 das Ende des Roten Imperiums. An diesem Tag wandte er sich ein letztes Mal über Rundfunk und Fernsehen an die Bevölkerung. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, Liebe Landsleute, Mitbürger, aufgrund der durch die Bildung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten entstandenen Situation beende ich meine Tätigkeit als Präsident der UdSSR. Ich tue dies aus prinzipiellen Gründen. Ich habe mich für die Unabhängigkeit der Souveränität der Republiken engagiert. Gleichzeitig war ich aber auch für die Beibehaltung eines gemeinsamen Staates. Doch die Ereignisse entwickelten sich anders. Die Tendenz zur Teilung des Landes gewann die Oberhand, womit ich mich nicht einverstanden erklären kann. Gorbatschow war nichts anderes übrig geblieben, als seinen Hut zu nehmen. Es gab keine Sowjetunion mehr, folglich auch kein Staatsoberhaupt. Herr Genscher, Sie kommen gerade aus Moskau zurück, wo zwei Verträge unterschrieben oder paraffiert worden sind, nämlich der Vertrag 2+4 über die äußeren Aspekte der deutschen Einheit und der umfassende sowjetisch-deutsche Vertrag. Diese beiden Verträge haben weltweit Aufsehen und Interesse gefunden. Sie selbst sind an der Gestaltung dieser Verträge beteiligt gewesen. Welche Bedeutung haben für Sie persönlich diese Verträge? Das abschließende Dokument, also das 2+4-Dokument, stellt, wenn es in Kraft tritt, die volle Souveränität des Vereinigten Deutschlands wieder her. Es löst die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung. Es eröffnet ein neues Kapitel deutscher und europäischer Geschichte. Es ist ein wahrhaft historisches Dokument. Der umfassende Vertrag mit der Sowjetunion, der nicht unterzeichnet wurde, aber paraffiert wurde, dieser umfassende Vertrag eröffnet neue Perspektiven des deutsch-sowjetischen Verhältnisses. Es ist symbolisch, dass dieser Vertrag 35 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen paraffiert wurde und dass er am Tage nach der Unterzeichnung des abschließenden Dokuments paraffiert wurde. Das heißt, diese beiden wichtigen Staaten, das Vereinigte Deutschland und die Sowjetunion, nehmen sich vor, jetzt noch enger zusammenzuarbeiten, nicht nur im Interesse der beiden Staaten, sondern im Interesse einer grundlegenden weiteren Verbesserung der Lage in Europa. Sie haben in Moskau gesagt, dass diese Verträge nicht nur bedeutsam sind für die deutsche Einheit, sondern auch für Europa und auch für die internationale Staatengemeinschaft. Wie konkret ist das zu verstehen, Herr Minister? Die deutsche Teilung war ja nun wirklich ein Problem für Europa und für die Welt. Viele haben in der Vergangenheit sich die Frage gestellt, aber wird es nicht noch komplizierter sein, wenn die Deutschen wieder zusammenkommen? Sie alle wurden in ihrer Skepsis widerlegt. Schon jetzt zeigt sich, die deutsche Vereinigung löst mehr Probleme, als dass sie schafft. Unsere Vereinigung führt Europa enger zueinander. Das heißt, die deutsche Vereinigung ist ein Gewinn für das ganze Europa. Thank you.